Dafür habe ich jetzt ein kleines Stück von Lobo. Lobo ist ein Freund von mir. Ich darf ihn Lobi nennen. Und er nennt mich Otti. Das Stück, was ich von Lobo spiele, heißt I love you to want you. Auf Deutsch, wo ist mein Handschuh? Lobo for everybody. Das Vorspiel nahm den Hengst so mit, dass er geschwächt zu Boden glitt. Der Januar mit Frost und Reif macht leider nur die Finger steif. Baby, Baby, du bist dahin erstmal.